herzlichen Dank an Felix Bartels schon mal. Wir haben nicht allzu viel Zeit. Um 21 Uhr müssen wir den Saal geräumt haben. Das heißt, wir haben jetzt noch etwa 35 Minuten Zeit. Daher die Bitte an diejenigen, die sich melden, konkrete auf den Vortrag bezogene Beiträge zu bringen, die am besten in eine Frage münden. Ich würde einfach, damit Herr Bartels sich auf die Beantwortung der Fragen konzentrieren kann, sowas wie eine Liste anfertigen. Ich gehe jetzt einfach mal ganz plump von links nach rechts vor. Das heißt, ich nehme jetzt die, die eben noch aufgezeigt haben. Dann waren Sie die erste Person, die den Beitrag bringen kann. Möglichst laut. Ja. Ich frage mich, wie das mit der Geschichte der Staatsgründung Israels 1948 zusammengeht und der Vertreibung großer Teile der arabischen Bevölkerung, beziehungsweise auch die Aussagen eines Blogs, die heute aus der Tagesschau gehen, dass die Staatsgründung Israels erst mit der Vertreibung großer Teile bzw. der Vernichtung der arabischen Bevölkerung, der ansässigen Bevölkerung, möglich ist. Wie passt das zusammen? Also ich würde, ich sehe es jetzt nicht als meine Aufgabe, sozusagen zu historisieren. Also das kann ich jetzt natürlich machen. Ich könnte darüber reden, dass, das ist eine Sache, die mir schon mal begegnet ist. Natürlich ist es richtig, dass arabische Bevölkerung vertrieben worden ist. Aber jemand, der sagt, dass die arabische Bevölkerung vertrieben worden ist und danach einen Punkt macht, lügt. Weil natürlich auch Juden vertrieben worden sind. Das ist ein Bürgerkrieg, der von beiden Seiten geführt wurde und so weiter. Ich könnte darüber reden, dass im Gegensatz zur Jewish Agency die Arabische Liga die Teilung abgelehnt hat und es vorgezogen hat, eben eine Intervention zu machen. Das würde ich aber alles gar nicht machen, sondern ich beziehe ja die Ein-Staaten-Lösung oder dieses auf unsere Gegenwart und darauf, was sie für diese Leute ist. Das heißt, was sie sich darunter vorstellen. Und der gedankliche Hintergrund hinter der Ein-Staaten-Lösung ist für meine Begriffe der Vorzug, dass eben ein Staat geschaffen würde, in dem die Juden nicht mehr die Bevölkerungsmehrheit hätten. Und das ist derselbe Hintergrund, der hinter dieser Rückkehrrechtsforderung steht. Nur, dass die Rückkehrrechtsforderung ein bisschen vertrackter ist, weil sie einerseits einen reinen arabischen Staat will und andererseits einen zweiten Staat, Israel, in dem aber dann 5 Millionen Flüchtlinge zurückkehren sollten. Leute, die nebenbei gesagt, das muss ich eigentlich auch nicht erwähnen, natürlich nie vertrieben worden sind, zum großen Teil, weil sie die Nachkommen sind und die künstlich in diesem Flüchtlingsstatus gehalten werden, in diesen Auffanglagern, weil die umliegenden arabischen Staaten ihnen die Staatsbürgerschaft verweigern und so weiter. Also die Konstellation beim Rückkehrrecht wäre, oder bei dieser Fatah-Forderung wäre im Großen und Ganzen, einen reinen arabischen Staat zu haben und einen Staat, Israel, in dem die arabische Bevölkerung die Mehrheit hätte. Und da bin ich dann einfach ganz einfach gestrickt. Da sage ich, wenn Aufgabe des Zionismus war, einen Staat zu gründen, in dem eine Schutzfunktion für Juden geschaffen werden kann, dann geht das nur, wenn sich die Bevölkerungsmehrheit, wenn die Bevölkerungsmehrheit eine jüdische ist, dann, und das ist die einzig logische Möglichkeit, dass sich quasi das Selbstinteresse des Staates mit dem Interesse der zu schützenden Bevölkerungsgruppe einfach deckt. Denn dass das andere nicht funktioniert hat, das hat man geschichtlich gesehen. Und dass es nach wie vor dazu führt, dass es Paranoia auslöst, das sieht man eben auch. Und das ist für mich sozusagen der entscheidende Punkt dabei. Und ich glaube, dass diese Faszination, ich will nicht jedem, der diese Ein-Staaten-Lösung vertritt, manche sind auch einfach illusorisch oder träumen gerne davon oder so weiter, aber die Faszination, die in dieser Ein-Staaten-Lösung liegt, die liegt genau in diesem Gedanken, dass die Juden damit nicht mehr die Bevölkerungsmehrheit in dem Staat hätten. Und wenn der Staat diese Funktion nicht mehr erfüllt, dann hätte man den ganzen Scheiß lassen können, von vornherein. Also das stellt sozusagen die ganze Sache als solche in Frage. Und dann landen wir bei einer antizionistischen Position. Das heißt, wer die Ein-Staaten-Lösung verteidigt, der kann so viel drumherum reden, wie er will, der ist ein Antizionist. Und da muss sich das gefallen lassen, dass man ihn dann so einordnet. Das ist einfach die logische Implikation. So, nächste Wortpartei. Wir können jetzt keine Zwiegespräche zulassen. Bitte. Oh, okay. Ich bin überrascht davon, dass Sie so leichtfertig die psychoanalytischen Antizionismus-Theorien nur einige. Ich nehme es auch verfolgt, dass so Afrika an sich an. Ich finde, dass ihr Antisemitismusbegriff, also dass der die Sachen nicht trifft, also sondern das würde für mich vor allen Dingen in der Äußerung deutlich bemerken, dass selbst wenn ich hier keinen einzigen Juden hätte oder von keinen einzigen Juden gegründet worden wäre, also das war natürlich eine Zuspitzung und vermute Beispiel, dass er trotzdem ein zynischer Staat gelten müsste oder würde. Aber das sind so diese Aufsteigererklärung, dass ich finde, dass die nicht hinhaut, weil da ja auch gezeigt werden könnte, dass es viele Aufsteigerstaaten gibt und dass also die Juden als Juden gehabt werden, das ist, denke ich, nicht zu erklären ohne Berücksichtigung politischer. Ja, die Stelle ist ein bisschen zugespitzt. Also ich will damit sagen, also was ich sozusagen tatsächlich damit sagen will, ist natürlich, das habe ich auch am Anfang geschrieben, weil es da ist, bietet sich sowieso an, man greift dann auch automatisch auf dieses Angebot zu. Aber ich wollte damit halt zum Ausdruck bringen, dass auch in der Form der israelischen Geschichte selbst, ganz unabhängig von dem dieser jüdischen Quelle, quasi der Antisemitismus bedient wird. Und was Freud betrifft, ich habe nur drei Sachen erwähnt, die ich nicht für plausibel halte, die halte ich für weit hergeholt. Andere Sachen habe ich dann an anderer Stelle, zum Beispiel also diese Geschichte mit dem Christusmord und so weiter, die habe ich dann als, oder das zum Beispiel, die, was bei Freud auch steht, ist, dass dieses Dogma vom auserwählten Volk halt die Provokation natürlich auch, also auch eine ungeheure Provokation ist. Und das habe ich dann schon positiv aufgegriffen. Also ich habe damit nur gesagt an der Stelle, dass die Psychoanalyse halt die Bestimmungen so abstrakt macht, dass sie halt ganz schwer fassbar werden. Und an einigen Stellen, naja, sie hören dann auf. Und das ist, glaube ich, ein bisschen so. Ich mache das ja auch. Also ich habe am Ende eine Bestimmung, die kann man im Grunde auch vom Juden ablösen. Ich versuche zugleich zu erklären, warum es logisch war, dass sich das darauf bezogen hat. Weil wenn man sich einfach umguckt und ein bestimmter Affekt da ist, ja, zum Beispiel der Hass auf den Aufsteiger, dann guckt man sich um, wo sind denn die Aufsteiger? Und dann gibt es nur eine Gruppe, die als Kollektiv, nicht als Einzelwesen, sondern als Kollektiv da eben ins Auge fällt. Da bleibt nicht viel übrig. Und bei Israel ist es dann halt in der Staatsgründungsgeschichte genauso. Ich überlege mal, ob ich die Stelle noch umformuliere. Ich finde sie aber so, liest sich so schön. Gut. Sie hatten sich sehr lange gemeldet. Waren Sie das oder haben Sie nur den Arm aufgestützt? Ich wollte auch nochmal was zum Feminismus fragen. Und zwar heißt, also ist ja, wie es im Vortrag heißt, Israel jüdischer Schutzraum, also Schutzraum für die Juden. Und ich habe mich mal ein bisschen mit der Staatsgründung auch auseinandergesetzt. Aha. Und bin mir nicht sicher, ob das auch unter diesem Schild passiert ist. Also, soweit ich weiß, ist die zionistische Bewegung in der jüdischen Bevölkerung ja sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr klein gewesen. Also viele haben sich dagegen ausgesprochen, sowohl die sozialistischen Juden als auch Leute, die sich, also Juden, die sich aus religiösen Gründen dagegen ausgesprochen haben, weil sie halt gesagt haben, der Messias muss erst wiederkommen und das Land geben und so weiter. Der jüdische Staat wurde dann ja eigentlich vom englischen Imperialismus eingesetzt. Und ich würde auch sagen, aus geostrategischen Gründen eher nicht als Schutzraum von Israel. Und das ist auch schon lange vor dem Holocaust passiert. Also der jüdische Staat ist nicht von Großbritannien eingesetzt worden, sondern der ist von einer UN-Resolution 1907, sagt man Resolution dann in dem Fall? Also es war jedenfalls eine Abstimmung und sie war verbindlich. Tatsache ist, Großbritannien hat dafür gestimmt, die USA haben sich enthalten übrigens, die UdSSR hat dafür gestimmt, für diese Resolution und ist letztlich der Geburtshelfer gewesen dieses Staates. Großbritannien aus meiner Kenntnis, vielleicht wissen Sie da einfach mehr als ich, aber aus meiner Kenntnis heraus hat Großbritannien diese beiden Seiten vornehmlich gegeneinander ausgespielt. Sie haben beiden Seiten unabhängig voneinander Zusicherung gemacht, dass die nationale Heimstatt eingerichtet wird, auch der arabischen Seite. Und sie haben eigentlich permanent eine sehr widersprüchliche, hin und her wechselnde Politik gemacht. Und also rein, wenn man jetzt das Verhalten der Briten betrachtet, kann man ein Zusammenspiel zwischen Zionisten und britischer Regie oder britischer Mandatsmacht eigentlich nicht erkennen. Also ich kann es zumindest nicht erkennen. Vielleicht sehen andere da mehr als ich. Das wäre das dazu. Und was die Minderheit des Zionismus betrifft, so ist es so, dass der Zionismus innerhalb des Judentums natürlich lange Zeit dieses orthodoxe Argument hat, dass eben Gott das Volk zurück ins Land führen muss und man es eben nicht selbst tun darf. Das ist ein religiöses Argument. Und im 19. Jahrhundert entwickelt sich der Zionismus im Grunde als Folge der Haskalah, oder sagt man Haskalah, oder wie man es richtig ausspricht, also der jüdischen Aufklärung oder der jüdischen Reformbewegung, der kommt aus demselben Personenbestand. Und er entwickelt dann bei Moses Hess, bei Leon Pinsker und dann am Ende bei Herzl, am Ende des Jahrhunderts, entwickelt er diese Idee dieser Ansiedlung. Und bei Herzl ist es interessanterweise eben so, dass das gar nicht die Lösung für die westlichen Juden, also in Westeuropa war. Sondern es war tatsächlich, also Herzl hat das in erster Linie, soweit ich weiß, gedacht für die östlichen Juden, die natürlich wirklich eine sehr starke Verfolgung haben. Und seit 1882 gibt es diese Einwanderungswellen. Und man kann eigentlich sagen, dass der Zionismus immer stärker wird. Und das Problem ist, was ich aus Ihrer Frage so ein bisschen raushöre, ich weiß nicht, ob ich Ihnen Unrecht tue, ist, wenn Sie sagen, auch vor dem Holocaust und so weiter, es gab auch vor dem Holocaust schon eine Verfolgungsgeschichte. Es gab viele hunderte Tote und gerade in Osteuropa. Und deswegen sind auch die Einwanderungswellen aus Osteuropa die stärksten gewesen. Also das sind dann einfach diese Zusammenhänge. Man muss einfach sehen, dass das schon jahrhundertelang passiert ist. Und was ich immer meine ist, der Holocaust ist wirklich sehr monströs und der steht quasi wie der Elefant im Raum und der führt ein bisschen dazu, dass man oft davon abgelenkt wird. Und eine der klassischen Reaktionen auf den Holocaust ist auch immer, dass man quasi denkt, dass damit eigentlich erst überhaupt was passiert ist und dass es nichts anderes mehr gegeben hat. Das andere, also auch andere Verfolgungsformen und auch die Vorgeschichte des Holocaust im Dritten Reich selbst gerät ein bisschen aus dem Blick. Und das muss man halt sehen. Und wenn ich noch eine Sache dazu sagen darf, es ist auch so, die Judenpolitik des Nazireichs, die ist ja nicht von, also zumindest nicht offiziell und nicht von Anfang an auf Vernichtung so ausgelegt gewesen, dass man, also zumindest kann man es nicht direkt erkennen. Wenn es das war, dann hat man das lange unter dem Verschluss gehalten und man hat das versucht, damit Rassengesetzen und mit Evakuierung oder wie man das genannt hat oder damit, dass Leute eben ausreisen können und so weiter. Und jetzt muss man sehen, dass Mitte der 30er Jahre einfach schlicht und ergreifend, das ist eine Tatsache, fast weltweit es einen Einwanderungsstopp gab. In den USA und in allen anderen großen Ländern konnten praktisch keine Juden mehr rein. Wo sollten die hin? Sollten sie im Dritten Reich bleiben oder wenn sie die Möglichkeit hatten zu fliehen, wo sollten sie hin? Also sind natürlich viele davon, unter anderem, viele davon natürlich nach Israel gegangen. Und das ist die direkte Folge davon. Und ich empfinde es als wirklich ein bisschen unangenehm, wenn man heute sozusagen sagt, das hätten die nicht machen dürfen. Weil man muss sich sozusagen in die Lage dieser Leute versetzen, die sie damals waren. Was hatten sie für Möglichkeiten? So, ich habe sie auch, aber ich hatte noch einige Wortmeldungen davor. Ja, nur eine kleine anständige Anmerkung. Es wurde mal im Vortrag, also Sie hatten Kant und Fichte, die feindlichen Äußerungen bei beiden, also in einer Linie erwähnt, wenn ich es nicht falsch verstanden habe, also falls nicht, dann würde ich das gerne also angesprochen haben. Also die unfeindlichen Äußerungen, die sich bei beiden finden, die denke ich, also sind in gar keiner Weise gleichzusetzen. Also Fichte, der also tatsächlich mit seiner Identitätsphilosophie ein Weltbild entwirft und daraus resultierendes Menschenbild, also es tatsächlich nichts von der Identität Abweichendes gelten lassen kann, ist halt wirklich also mit seiner Gewaltphilosophie, also der Vorreiter des modernen Antisemitismus und Antizionismus und steht an dem Punkt also absolut gegen Kant, also seinen Vorgänger, und gegen Hegel als seinen Nachfolger. Die hier noch im Gegensatz zwischen Identität und Nicht-Identität der Welt und Gesellschaft also ganz klar auf dem Schirm hatten, während Fichte eben wirklich mit seinen Begriffen gewaltvolle Ordnungen zu stiften gedachte und halt die Juden genau diejenigen waren, auf die er sich stürzen musste, weil sie eben seinen Frieden und seine Harmonie, die er haben wollte, halt durchkreuzen. Ja. Also ich würde es nicht so krass formulieren wie Sie. Ich würde nicht sagen, dass Sie sich entgegenstehen. Also ich sehe da schon eine Entwicklung und die habe ich insofern formuliert, als man das, was beide vereint, ist diese Kant und Fichte, ist die Vorstellung, dass die unverbesserlich sind, dass man das eigentlich nicht machen kann. Das wirft kannte den Juden auch vor. Da gibt es viele Studien darüber, dass er eigentlich nicht genug wusste und so weiter und so fort. Aber in jedem Fall würde ich sofort sagen, völlig richtig, und da würde ich wirklich zustimmen, ist, dass es handelt sich ja bei Fichte um zwei, drei Bemerkungen in Fußnoten, ganz kurze. Eine habe ich ja gerade so zitiert, also Köpfe abschneiden, über Nacht und andere draufsetzen. Das dadurch erzeugt er natürlich ein ganz schauerliches Bild. Auch selbst wenn er sagt, ich weiß keine andere Möglichkeit, und dann lässt er mal offen, ob wir es auch machen. Allein dadurch, dass er es schon ankündigt, hat er natürlich so etwas, und das ist dann gerade im Hinblick auf die später folgende Vernichtungsgeschichte schon sehr interessant. Und bei Fichte ist es dann tatsächlich so, dass da tatsächlich erste Elemente des modernen Antisemitismus auftauchen. Also der Staat im Staat ist der zentrale Vorwurf. Und dennoch habe ich den historisch an diese Stelle eingeordnet, weil er historisch dahin gehört, weil er zu dem Zeitpunkt noch, als er 1794 diese Schrift schreibt, Anhänger von Kant war. Und auch Kant da in den wesentlichen Argumenten folgt, aber bereits da tatsächlich drüber hinausgeht und da schon andere Inhalte hat. Und wenn, ich würde Ihnen sofort dazu stimmen, wenn man einen Punkt benennen sollte, an dem der moderne Antisemitismus beginnt, dann ist es tatsächlich Fichte und eben nicht, wie man heute in der Forschung immer liest, der sogenannte Rasse-Antisemitismus bei, weiß ich nicht, bei Marr oder irgendwie so, oder Treitschke, der auch gar nicht so ein Rasse-Antisemitismus ist, wie behauptet wird, sondern der beginnt eigentlich bei der Romantik und der beginnt bei Fichte. Da beginnt der moderne Antisemitismus. So, Sie hatten sich gemeldet. Ja, genau. Vielen Dank. Ich habe eine Frage bezüglich Ihrer Definition von Antisionist. Insofern, ich hatte das Glück, würde ich sagen, mit Israelis in Israel zusammenzuarbeiten, die tatsächlich für eine Staatenlösung eintreten, und zwar im Sinne einer Lösung, wo die vorsehen würde, dass Israel sich wie ein ganz normaler demokratischer Staat definiert, und zwar ein Staat, der allen Bürger unabhängig von seiner ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit gleiche Rechte gewährt, was heute in einer ethnokratischen Definition von einem Staat eben nicht gegeben ist, und der auch die Solidarität der westlichen Staaten mit Israel nicht so psychologisch erklären würde, wie Sie es ja getan haben mit dieser Schuld, und als ob Schuld wirklich Politik machen würde und als ob wirklich die Bundesrepublik jetzt tut sie nicht? U-Boote spenden, also das Kapital bestimmt viel mehr, so Kapitalinteressen bestimmt viel mehr, so die Machtverhältnisse und Politik als jetzt Moral und Emotionen. Ich hatte gerade an was anderes gedacht, egal. Genau. Und würde eben zwei Aspekte, also er als meine Kollegen würde eher zwei Aspekte hervorheben, der Solidarität, also diese bedingungslose Solidarität mit dem israelischen Staat im Sinne einer ganz klassischen Interessenvertretung, also vor allem auch was die Waffenindustrie angeht und was die Verflechtung der westlichen Staaten mit Israel angeht, und viel weniger mit dieser Schuldzuweisung. Und interessanterweise würde aber auch dieser ganze Diskurs, der in Deutschland sehr stark ist, der Solidarität mit den Opfern eher als eine Fortsetzung des deutschen Machtanspruches aus Israel, quasi das Beispiel des besseren Opfers zu machen aus Sicht des Täters. Und deswegen würde er viel eher damit argumentieren. Entschuldigung, aber kommen Sie bitte zur Frage. Also trotzdem nicht reinrufen, das ist nicht möglich. Da würde er damit argumentieren, dass die Juden aus den europäischen Gesellschaften abzusondern, weil man, so wie Sie gesagt haben, weil man sie ja nicht integrieren kann, eher ein sehr problematisches, rassistisches Element hat. Denn die Juden sollten, wie alle anderen ganz normale assimilierte Bürger, wie sich viele auch verstanden haben, auch aus deutscher oder europäischer Perspektive definiert werden. Meine Frage ist, wer würde dazu stehen? Und der ist ein jüdischer Israeli. Nach Ihrer Definition würde ich denken, der ist auch ein Antisemit. Würden Sie damit... Ich führe das nicht so streng, weil ich denke viel mehr andersrum. Ich denke vom Antisemitismus aus. Und dann nimmt er diese Figur der einen Staatenlösung einfach bereitwillig, weil die ihm was verspricht. Das bedeutet noch nicht, dass jeder, der diese einen Staatenlösung vertritt, ein Antisemit ist. Es ist auch immer schwer herauszufinden. Man sieht es oft an der Art, wie es vertreten wird. Und man sieht es an der Art, wie es hochkommt. Und oftmals braucht man tatsächlich auch erst die Hitze der Diskussion, um rauszukriegen und um sehen zu können, regelrecht an der Körpersprache, an der Wortwahl, wie bewegt das Gegenüber dieses Thema und so. Und es gibt natürlich andere Möglichkeiten, für die Einstaatenlösung zu sein. Zum Beispiel, wenn man politisch naiv ist. Dann kann man für die Staatenlösung sein. Das heißt noch nicht unbedingt, also das schließt sich übrigens auch nicht aus. Man kann auch politisch naiv und antisemitisch sein. Aber es ist tatsächlich so, dass das wirklich etwas, was ist, die Einstaatenlösung als Logik zu Ende gedacht, führt zu dieser Problemlage. Und da geht es nicht so sehr darum, was die Juden machen sollten und wie sie sich integrieren sollten oder was weiß ich, sondern da geht es darum, dass sie tatsächlich bedroht sind, dass ihnen das ja tatsächlich passiert. Und das Problem ist, warum ich könnte, und um das letzte Punkt zu sagen, ich könnte halt auch, wenn ich sagen würde, es politisch zu sagen, warum müsste eine Zwei-Staaten-Lösung her und nicht eine Ein-Staaten-Lösung? Ganz einfach, weil die Zwei-Staaten-Lösung die einzige Möglichkeit ist, die es Israel gestattet, eine Demokratie zu bleiben. Weil sonst würde es schwierig, es gibt das demografische Problem und es gibt einfach bei dieser Bevölkerung und so wie die drauf sind, sage ich jetzt mal ganz einfach, kann man sich nicht darauf verlassen, dass das dann einfach funktioniert. Und also dazu hat Norman Finkelstein, den zitiere ich nicht so oft, aber der hat dazu mal was gesagt gegenüber einem BDS-Aktivisten. Er hat gesagt, wollen Sie dauerhaft Angst in den Herzen sehen? Also er hat das im Grunde, diese ganze Geschichte, abgelehnt. Es gibt übrigens auch viele Antizionisten, die Einstaatenlösung ablehnen, weil sie das einfach im Wesentlichen dann doch begriffen haben. Die suchen sich dann eben einen anderen Weg. Also das wäre das, was mir dazu einfällt. Ich würde tatsächlich wirklich sagen, von der Logik her lässt das nichts anderes zu, außer man schlägt diesen einen Hauptgedanken aus, dass ich sage, die haben im Grunde kein Recht, eine Sicherheitspolitik zu erwägen. Und das Argument, dass noch nichts passiert ist, zählt halt irgendwie dummerweise nicht so richtig, weil Sicherheitspolitik geht es darum zu verhindern, das, was passiert, und nicht darauf zu reagieren, was passiert. Und dass also ausgerechnet in dieser Verfolgungsgeschichte, an dieser einen Stelle, dieses eine Volk nicht das Recht hätte, dieses Gebiet zu teilen und auf seinen eigenen Staat zu haben, neben dem ein anderer ja existieren könnte. Was ist das so ungeheuer faszinierend an dieser Idee? Die beiden müssen nun ausgerechnet zusammen in einem Staat leben. Jeder sonst nicht. Ach, die und Belgien. Ich habe Belgien vergessen. Tut mir leid. Ja, also. So, wir haben sich lange gemeldet. Ich hätte folgende Frage. Der Gedanke, dass der Absteiger oder der, man könnte auch sagen, Geknechtete in seiner Gesellschaft Angst hat vom Abstieg oder ihn tatsächlich hat und deswegen denkt, oh, der Aufsteiger, der ist irgendwie doof und das ist irgendwie ganz komisch und der bringt außerdem noch meine Situation auseinander. Mir finde ich super interessant und ich habe ja gerade ein bisschen das versucht, in die aktuelle Politik zu beziehen und dann komme ich drauf, wie ist das eigentlich mit den Pegida-Leuten? Sind das auch nicht Leute, die irgendwie Absteiger sind oder Angst davor haben, abzusteigen? Und dann sehen sie den Aufsteiger, der ist jetzt rein zum Beispiel gerade mal der Islam. Ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob der Islam als Aufsteiger funktioniert. Ja, also, das ist schwierig. Ich würde sagen, dass die Angst vor dem Abstieg ist, hat jeder, tatsächlich. Die Frage ist, wogegen das sich richtet. Bei Pegida kann ich nicht so richtig erkennen, dass man da Angst vor einem Aufsteiger hat. Da hat man da würde ich tatsächlich eher sagen, das sind eher rassistische Elemente, also die Abwertung des Minderwertigen. Also nicht, ich lasse es jetzt aus. Also der zentrale Mechanismus des Rassismus ist, dass das Subjekt die Eigenschaften, die es sich selbst verweigern muss, weil es erfolgreich sein will, vergegenständlicht in anderen. Das heißt Faulheit und Sexualität. Ja? Es darf nicht, es muss einen Partner lieben, mit denen in die Ehe eingehen, und muss auf viele andere mögliche Sexualpartner verzichten. Also es darf nicht promiskuitiv sein. Und es muss morgens früh aufstehen, muss arbeitsam sein, darf nicht rumfaulenzen und hat dann Erfolg. Und bei den Subjekten, die quasi nicht in der Lage sind, diesen Triebverzicht gegen den Erfolg, den sie damit haben, aufzurechnen, die immer dem hinterhertrauen, was sie nicht haben, führt das als Rassismus zu einer Vergegenständlichung, nämlich im Schwarzen, der ihnen die Frauen wegnehmen will und nicht arbeitet, nicht fleißig ist und so. Und im Antisemitismus funktioniert es ein bisschen anders. Der Antisemitismus vergegenständlicht nicht die Dinge, die er sich versagen muss, sondern die vergegenständlicht die Dinge, die ihn eigentlich ausmachen, die sein Ziel, sein Strebvermögen ausmachen, also quasi Erfolg zu haben und so weiter. Da geht es nicht darum, dass jemand auf Erfolg verzichtet und ein schönes Leben hat, sondern da geht es darum, dass jemand erfolgreicher ist als ich. Der bemüht sich genauso wie ich, aber der kann das irgendwie besser. Und das sind zwei unterschiedliche Mechanismen. Und ich würde bei Pegida, das ist schwierig, weil es aus Individuen besteht und da mischt sich viel auch mit rein, aber die Grundtendenz ist dann tatsächlich irgendwie doch eher eine, die in diese Richtung geht. Und was ich noch ganz kurz sagen wollte, weil Sie es vorhin so zusammengefasst hatten, in der Ausgangslage geht es bei mir um den vollzogenen Abstieg, das heißt den Frust, das ist dieser Hartwig von Hundradowski-Typ, das ist ein Typus, der im 19. Jahrhundert seinen Gut und seinen Hof verloren hat und deswegen übelste Hetzschriften gegen Juden geschrieben hat, die, glaube ich, dann erst von Julius Streicher wieder in dieser Ausprägung, dieser Radikalität erreicht worden sind. Und das andere ist dann dieser Henry Ford-Typ. Das ist der erfolgreiche Unternehmer, der aber quasi schon antizipierend die Konkurrenz fürchtet. Ja, und das, also es geht nicht nur darum, dass es sozial Benachteiligte sind. Es sind auch sozial sehr Erfolgreiche, die sich nicht verdrängen lassen wollen. Das, ja. So, Sie haben sich auch lange gemeldet. Ja, Sie hatten doch eben auch gezeigt, oder? Ich hatte mich eben gemeldet. Ich habe eine Frage zu diesem Assimilationsgedanken. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, dass die Juden Objekt des Hasses wurden, unter anderem auch, weil sie sich also einer Assimilation verweigert haben. Ich glaube, das ist historisch falsch und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil das den Kern des Antisemitismus nicht erkennt. Und zwar, wie Sie eben meinten, dass Herzls Initiative für den Judenstaat war nicht der Antisemitismus, der aus Neid oder so resultierte, sondern der Antisemitismus, den er in Frankreich in der Dreyfus-Affäre entdeckt hat, nämlich genau den Antisemitismus, der auf die Assimilation von Juden reagierte, nämlich darauf, dass Juden als nicht mehr als Fremde zu erkennen waren, sondern ein integraler Teil der Gesellschaft und dementsprechend durch den Antisemitismus, durch die also den Gedanken der Verschwörung innerhalb der Gesellschaft, der Jude sozusagen zum Objekt des Hasses werden konnte. Und ich glaube, dieser Verschwörungsgedanke, also den haben wir ja auch ausgeführt, aber der Verschwörungsgedanke und das Prinzip der Welterklärung, das ist das zentrale Motiv des Antisemiten. Und das würde ich sagen nicht. Also weil genau, das geht ja gerade daraus, ja, dass der Jude nicht zu erkennen, ja, dass er sich völlig in der Gesellschaft aufgelöst. Also ich würde sagen, dass das zentrale Gedanke des modernen Antisemitismus ist. Und soweit ich mich erinnere, man mag mich korrigieren, hat auch Postone seine Definition führt auf den modernen Antisemitismus bezogen. Und ich finde es nur nicht richtig, quasi zu sagen, es gibt den Antijudaismus, den christlichen und den modernen Antisemitismus, sondern ich will zeigen, es gibt noch was dazwischen. Und das ist vorher auch schon gesellschaftlich. Und was ich halt sagen will, es gibt da auf der unteren Ebene, gibt es so eine Affektkonstruktion, die liegt dem Ganzen zugrunde. Und Sie mögen das vielleicht anders sehen, aber ich meine, dass man diese Weltverschwörungsgeschichte daraus konstruieren kann, letztlich. Und dass das quasi aber, also deswegen, ich habe gesprochen von dem Unterschied von Neurose und Psychose. Die Psychose beginnt nicht einfach, sondern ihr geht immer eine Neurose voraus. Und die Weltverschwörungsidee hat auch einen Affekt, der vorausgeht. Und der Antisemitismus beginnt nicht erst am Anfang des 19. Jahrhunderts, sondern der ist älter. Und der davor da war, ist nicht bloß einer, der sich aus der christlichen Tradition erklärt, sondern der, wie ich gezeigt habe, oder versucht habe zu zeigen, quasi tatsächlich eine realgeschichtliche Grundlage hat. Also ich versuche den Affekt ja zu erklären als eine Reaktion auf gesellschaftliche Wirklichkeit. Aber wie gesagt, ich habe genau deswegen, weil eben diesen relativ langen Ausflug dann zu dieser komplexen Theoriebildung gemacht, weil mir das natürlich klar ist, dass es genau diese beiden Probleme gibt und dass es dieses Übergangsproblem vom klassischen zum modernen Antisemitismus eben gibt mit dem 19. Jahrhundert. Sie haben gesagt, die Theorie ergreift die Masse und das Vorkasse aus dem Antisemitismus, ich habe sie euch gesehen, diese Formulierung, als ich jetzt von Musik habe gedacht, da wird der schönste Harmonie dann erklären, weil die Teilnehmer nicht wissen, was sie tun. Und ich denke, das ist eine Verpflichtung, weil wir durcheinander gefragt haben, was Geld ist und was die Tradition ist. Also Marx bringt die Formulierung, sie wissen nicht, was sie tun und sie schreiben. Dass nicht man nicht weiß, wie man tauscht, was man eigentlich tut, nämlich in der Fesung zu denken. Und Antisemitismus ist doch auf dieser Ebene von der höheren Bewusstheit als den Tausch wirklich vollziehen. Deswegen finde ich die Formulierung, also Antisemitismus ist ein unbewusstes, Sicherheit hat ja drei unbewusste Ursachen, aber. Ja, es ist ein vollzogenes Denken und dieses Denken. Also sie denken eben, aber sie denken nicht übers Denken nach, das können sie nicht, sie kommen nicht auf die Reflexionsebene. Wenn sie das würden, würden sie ihre eigenen Macken durchschauen. Also das ist das, was ich damit meine, es entsteht, wenn man hat erstmal dieses Konzertbild vor sich, weil sich das ergänzt, aber dieses Bild ist trügerisch, weil die eben nicht bewusst oder im vollen Bewusstsein ihrer eigentlichen Funktion und Stellung dann eben agieren, sondern weil sie einfach wirklich unreflektiert in den Tag hineindenken und bestimmte Dinge einfach reflexartig kommen.